Es gibt immer noch viele Vorurteile. Sie denken nicht, dass eine Person kann fünf Sprachen gut lernen. Und ich kann das sagen, wir sind eine Familie mit vielen Sprachen im Kopf. Die Kinder konnten perfekt zwei Sprachen, perfekt, weil sie haben perfekte Noten in Deutsch, eins. Und die Leute müssen einfach so denken, nicht immer so Vorurteile andere Familien geben, sondern sie müssen diese Glück, dass unsere Kinder haben, das sind bilingual Sprache. Sie sind geboren mit zwei Muttersprachen. Aus diesem Grund, eine dritte Sprache zu lernen, eine vierte Sprache zu lernen, ist einfach für die Kinder. Und ich kann das sagen, ich habe zwei Kinder, das sprechen drei Sprachen perfekt, ohne Problem. Und Papa kann auch drei Sprachen sprechen, ich vier, kann man sagen. Und nicht perfekt. Deutsch werde ich, denke niemals perfekt zu sprechen. Vier Sprachen sind Deutsch, Spanisch? Deutsch, Spanisch, Italienisch lerne ich immer noch. Und Englisch natürlich, in der Schule oder nicht so auch perfekt, aber verstehen wir. Aber die Kinder schaffen das, weil sie haben einen bilingualen Kopf. Und ich denke so, wir würden uns verurteilen sofort Ausländer wegen unserer Hautfarbe. Wir sind braun, nicht blond. Und ich habe zum Beispiel eine, kann man sagen, helle Kinder und Romina ist auch braun wie ich. Aber das macht jetzt heutzutage einen Tag besser. Ich denke, Kinder wie Romina und zum Beispiel viele Kinder in Deutschland machen dieses Land kulturell reich und perfekt, weil das sind Kinder, das haben richtig Kompetenz, Konkurrenz. Kinder, das sprechen mindestens drei Sprachen perfekt. Zwei Muttersprachen und Englisch dazu. Und ja, es gibt viele Leute, das machen einfach so kritisch oder, wie ich gesagt habe, Vorurteile, wenn nicht zu wissen, dass heutzutage ein Welt ist Globalisierung. Wir dürfen heiraten in alle Länder. Wenn du deine Liebe nicht in einem Land findest, dann vielleicht kommt deine erste Liebe von Japan, von Korea, von, ich weiß es nicht, Australien. Aber Liebe, es muss das erste Grund zu sein. Und das ist, wegen meines Mannes bin ich in Deutschland. Und die Chance, ich denke, dass ich bin nicht geflüchtet vom Krieg oder so. Ich bin hier in Deutschland wegen Liebe und deswegen ich respektiere dieses Land und ich liebe Deutschland auch, weil das ist das zweite Land von meinen Kindern. Sie haben zwei Nationalitäten. Es ist so schwer für die Kinder, für mich nicht. Ich bin eine stolze Mexikanerin und ich sterbe, Mexikanerin zu sein. Und ich wohne in dieses Land und ich arbeite viel für dieses Land, wechselige Steuern. Mache ich alles, was Deutschland will von mir. Habe ich die Sprache gelernt. Ich habe viele gute deutsche Freunde. Ich habe Freunde mit meinem zweiten Job. Mit meinem neuen Job habe ich Freunde von der ganzen Welt. Und dann finde ich es super. Ich gebe nicht sofort kritisiere oder Vorteile, sondern ich sage, Gott, hast du mich in ein Land, das überhaupt, ich habe nicht gedacht, dass ich komme, und viele andere Kulturen zu lernen, viele andere Sachen, dass ich konnte niemals oder ich wusste niemals, dass ein Tag wurden an mich betroffen. Ja, Leute aus Afrika, aus Asien, aus Europa, aus Amerika. Und dann mag nur eine bessere Person für mich. Erzähl mal ein bisschen, du bist ja dann, ich weiß nicht, 3 Jahre hast du gesagt oder so, bist du jetzt bei der ZUE als Betreuerin. Wolltest du dahin oder wie bist du dahin gekommen? Wegen meiner Freundin Felicitas. Felicitas arbeitet bei Sani in unserer ZUE. Und Felicitas hat mich eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch bei Frau Bayrisch. Viele Grüße, Frau Bayrisch, wenn du hörst dieses Interview. Ja, und dann bin ich so mit meinem Lebenslauf da gegangen, mich vorstellen. Und dann habe ich mir einen Monat später angerufen. Und ja, die guten Nachrichten zu sagen, ja, wenn Sie wollen, könnt ihr bei uns arbeiten. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ja, sehr zufrieden. Ich habe da sehr gute, nette Kollegen. Und ja, Deswegen bist du auch hier bei mir, wegen meiner nette Kollegin auch. Ja. Ja, wir freuen uns, dass wir schon so viele von den netten Kolleginnen getroffen haben und dass sie uns erzählt haben. Und also ich persönlich, es ist mir wirklich ein Stachel im Herzen, dass so ein Lager in unserer Stadt existiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich, dass da so fantastische Menschen wie ihr arbeitet, um vielleicht den Menschen, die da eben, die vielen Menschen, die da leben und leben müssen, denen das Leben zu erleichtern und vielleicht die Brücke in diese Gesellschaft. Willst du ein bisschen darüber erzählen, über deine Arbeit? Wir machen ein Arbeit mit Herz. Für diese Arbeit, die wir machen hier in den Setue, als Betreuer und Betreuerin, musst du eine gute Person zu sein. Erster Punkt für mich. Und ich finde, Menschen zu helfen, ist eine von den besten Sachen, die du machen kannst. Und ich habe meinem Mann gesagt, Menschen zu helfen und ja, mit guten Kollegen arbeiten. Und vielleicht, wir konnten nicht viel zu machen für diese Leute, aber mindestens, dass hier nicht so allein, einsam fühlen, machen wir gerne. Oder mindestens einen Tag über Kopf essen und ja, Hilfe, dass wir konnten. Wir konnten geben mit unserer Arbeit. Natürlich gibt es so viele traurige Geschichten, da viele Situationen, das sind auch auf uns. Wir konnten einfach so nicht Lösung zu machen. Wir konnten auch nicht alle Flüchtlinge hier in Deutschland zu schaffen, zu bleiben. Das ist eine Entscheidung nicht von uns, es ist von der Regierung. Aber mindestens der Arbeit, dass ein Tag über Kopf essen und vielleicht ein bisschen Liebe mit zum Beispiel, ich mache Sport mit den Bewohnern, ich mache Sport mit den Kindern. Und ja, zum Beispiel Sachen, das machen jeden Tag das Liebe, das ja, jeden Tag ein bisschen einfach, das machen wir gerne. Ich bin ganz zufrieden mit dieser Arbeit und ich gehe jeden Tag mit voll Herz und voll Kraft. Natürlich, einiges Tages bist du kaputt. Jeden Tag von Uhr außen ist schwer. Aber ja. Arbeitest du viel da mit den Frauen? Ja. Wir machen da viele Sozialhilfe, zum Beispiel Frauen treffen, dort sprechen. Die große Barriere ist die Sprache natürlich. Aber wir haben viele Kollegen, Kolleginnen, die sprechen die Muttersprache für die Bewohner. Und dann mag leider auch die Kommunikation. Aber ja. Ich höre viel die Frauen oder wir gucken, wo Schwierigkeiten ist und so. Gefällt mir die Arbeit, kann man sagen. Schön.